Meister werden. Ich will der Beste sein, will ganz allein der sein. Der, der den Test besteht, da hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Ich habe alles, was man braucht und gebe niemals auf. Von 150 Pokémon, na, du lernst im Nu dazu. Komm, schnapp sie alle. Euch, was es für Typen gibt. Elektro, Pflanze, Boden, Feuer, Eis, Wasser, Gestein, Normal, Flug, Käfer, Geist, Kampf und Drachen und zu guter Letzt sicher. Erwarten, dass du deine Gegner besiegst. Und vergiss nicht, schnapp sie dir alle. Zeig mir, was du kannst.